Ich beantworte die Frage so, wie du es wahrscheinlich auch wolltest. Facettenreich, schwul, cool, riesige Artenvielfalt, Sounds, verschiedene Sounds, viele Einflüsse, Hip-Hop, Hip-Hop, Elektro, Indie, Indie, Indie, Indie, Elektro, Schlagwörter, Anubis, Zamunda, Siddhartha, Mithikaya, Gautama, Galapagos, Yudokus, Aurora, Zacharias, Gent, Ganja, Smokin, Legalize, Sensi, Smoker, Spliff, Tekalif, Tekalik, Botno, Boss, Huden, Miwi, Fasmokin, Legalize, Sensi, Smoker, Spliff, Tekerchen, Tekerchen, Botno, Boss, Huden, Mi. Einen Zaza, Za. Vielen Dank.